Für ihre Magisterarbeit brauchen manche Studenten Jahre, andere dagegen nur wenige Tage. Wer sich den mühsamen Weg des wissenschaftlichen Arbeitens sparen will, der verwendet die Arbeit anderer. Im Internet kann vom Referat bis zur Diplomarbeit alles kopiert werden. Die Arbeiten sind nach Themen sortiert, unter Internetadressen zu finden, die den meisten Studenten bekannt sind. Immer mehr Haus- und Magisterarbeiten an deutschen Hochschulen stammen aus dem Internet. In den USA schätzt man die Zahl schon auf 30%. Der Deutsche Hochschulverband DHV will etwas gegen das Kopieren von Arbeiten aus dem Internet tun. Er forderte Professoren offiziell zur Kontrolle der abgegebenen Arbeiten auf. Herr Professor Dr. Hartmut Schiedermeier, Sie sind der Präsident des Deutschen Hochschulverbands. Können Sie mir sagen, wie weit falsche Hausarbeiten an den Universitäten der Bundesrepublik verbreitet sind? Haben Sie da Beispiele? Wir haben die große Sorge, dass die Versuchung, sich über das Internet Referate, Hausarbeiten und Diplomarbeiten zu besorgen, riesengroß geworden ist. Wir haben keine zuverlässigen Zahlen über die Verbreitung gefälschter Hausarbeiten in Deutschland. Schätzungen aus Amerika aber sind geradezu erschreckend. In Deutschland gibt es bisher nur Stichproben. Von 34 von Studierenden abgelieferten Texten waren beispielsweise 12 aus dem Internet. Haben denn Studenten kein Gefühl mehr dafür, was erlaubt ist und was nicht? Gibt es denn unter Studenten kein Unrechtsbewusstsein mehr? Das ist das Problem. Wenn man einen Studenten nachweisen kann, dass er eine fremde Arbeit kopiert hat, sollte dieser Student eigentlich auch entsprechend bestraft werden. Denn das Kopieren von wissenschaftlichen Arbeiten ist geistiger Diebstahl und Betrug. Ich glaube aber in der Tat, dass heute das Unrechtsbewusstsein unter den Studenten nicht mehr verbreitet ist. Statt Betrug und Diebstahl nennt man das Kopieren von fremden Arbeiten einfach downloaden, also auf Deutsch herunterladen. Durch die Veränderung der Sprache, also durch die Verwendung eines englischen Ausdrucks, verändert sich hier auch der Inhalt und damit das Bewusstsein, etwas Verbotenes zu tun. Denn etwas aus dem Internet herunterzuladen ist nicht so schlimm wie etwas zu stehlen. Als erstes muss man deshalb klar sagen, wer Arbeiten aus dem Internet herunterlädt, der stiehlt geistiges Eigentum.